Den nächsten Eintrag, den ich in meinen Memoiren lese, hatte ich kurz vor Weihnachten geschrieben. Es war kalt geworden. Wir saßen in unserem Klassenzimmer und der Schuldirektor hielt uns über die Schulsprechanlage auf dem Laufenden. Jeder, der über plötzlich auftretende rote Augen klagt, möchte bitte sofort die Krankenschwester aufsuchen. Zum Schulausflug. Heute gehen die Genehmigungsformulare raus für unsere jährliche Exkursion zum Thema die Geschichte der Klempnerei. Und nun zum Sport. Colin und Bryce hatten offenbar eine Geheimsprache. Ich wandte mich an Rupert. Reden die da über mich? Keine Ahnung, ich kann dummerweise kein Russisch. Und zu guter Letzt, es sind ein paar Stellen im Sicherheitsdienst frei geworden. Wer Interesse hat, meldet sich nach dem Unterricht bitte bei Mr. Winsky. Na, das war doch mal was. Sicherheitsdienst. Die Polizei der Junior High School. Das war genau mein Ding. Man würde alle rumkommandieren können, die Idioten verpetzen können und würde 3 Stunden pro Woche nicht in den Unterricht müssen. Rupert und ich meldeten uns umgehend zum Dienst. Der Sicherheitsdienst ist ein heiliges Amt. Wenn ihr diese Weste und diese Marke tragt, seid ihr die Beschützer der Schwachen. Ihr werdet damit zum Vollstrecker der Gesetze an unserer Schule. Denn der Straßenverschmutzer und rechtswidrige Fußgänger von heute ist der Scheibenzerstörer und Graffiti-Raudi von morgen. Und es ist unsere Aufgabe, das zu verhindern. Und so frage ich euch, seid ihr diesem Job gewachsen? Ja! Willkommen beim Sicherheitsdienst. Und denkt bitte immer daran, aus großer Macht... Wow! Folgt große Verantwortung. Euer erster Einsatz ist gleich nach dem Mittagessen. Ihr seid für die ersten 20 Minuten der 6. Stunde entschuldigt. Aber dann verpassen wir ja all die... Autsch! Kriegen wir dafür noch was umsonst? Ein gratis Kakao. Könnte dieser Tag noch schöner werden? Wow, ist das Kakao? Tut mir leid, nur für den Sicherheitsdienst. Leider. Ihr wolltet nicht zur Schülerzeitung, aber habt euch freiwillig für den Sicherheitsdienst gemeldet? Wollt ihr euch etwa evolutionär zurückentwickeln? Was? Hört zu, der Sicherheitsdienst ist nun mal das Unterste vom Untersten, das Blödeste vom Blöden, das soziale Auffangbecken für Doofe. Du bist nur neidisch, dass man dir nicht die Sicherheit der Schule anvertraut. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss das Gelände bewachen. Ich hab Hunger. In einer Reihe, Kinder. Im Gänsemarsch. Einer hinter dem anderen. Gerade als wir die Straße überquert hatten, sahen wir einen niegelnagelneuen roten Pickup mit einer fetten Schramme am rechten Kotflügel um die Ecke biegen. Sie kamen direkt auf uns zu. Greg! Das sind die Typen von Halloween! Was sollen wir jetzt tun? Komm schon, Mann. Jetzt zieh mal meinen Finger. Ich schwör dir, dass ich keinen fahren lasse. Nebeneinander. Schulter an Schulter. Stellt euch nebeneinander. Los. Wow. Wir stellten die Kinder in einer Reihe mit dem Gesicht zur Straße und Rupert und ich knieten uns mitten unter sie, so dass wir auf gleicher Höhe zu den Kleinen waren. Wir setzten ein unschuldiges Grinsen auf und die Schläger fuhren vorbei, ohne uns zu entdecken. Das war knapp. Zu knapp. In solchen Momenten war mir klar, was Rupert für ein Glück hatte, dass ich sein Freund war.